Nächste Station, Konstantler Wache. Weißt du, ist korrekt, weißt du? Oh, Atmosphäre korrekt, weißt du? Dicke BMW, weißt du jetzt? Ist korrekt, weißt du? Frauen, weißt du, viel Buje, weißt du? Ist korrekt, weißt du? Atmosphäre immer korrekt, weißt du? Kein Problem, weißt du? Alles läuft gerade, weißt du? Immer korrekt, weißt du? Buje, ist alles korrekt, weißt du? Ist korrekt hier. Viel hast du geraucht, weißt du? Das ist der Schlüssel, weißt du? Wäre korrekt. Ja, geht schon, weißt du. Boah, hier ist krass hier. Ja, ist eine Luft. Geht schon.